Unus Mundus ist ein Begriff der mittelalterlichen Alchemie, der die Welt in ihrer potenziellen Form bezeichnet, bevor sie sich als die uns erscheinende Welt manifestiert. Für den Alchemisten war Unus Mundus der Plan der Welt, der im Geist Gottes schon fertig vorlag, bevor er die Welt erschuf. Für Jung war der Unus Mundus die Ursuppe, der Grundstoff, aus dem heraus alle Dinge ins Sein treten. Marie-Louise von Franz zufolge dachte Jung sich den Unus Mundus als eine einzige Energie, wenngleich Energie hier nicht ganz zu treffen scheint, da der Begriff zu sehr mit der physischen Seite assoziiert ist. Diese Energie jedenfalls manifestiert sich in niedrigen Schwingungsfrequenzen als Materie, in höheren als Psyche. Von Franz sieht hier eine große Ähnlichkeit mit dem, was die Chinesen Qi nennen, und mit David Bohms implizierter Ordnung. Um nun verstehen zu können, wie zwei zu einer Synchronizität verknüpfte Ereignisse aus dem Unus Mundus hervorgehen, müssen wir noch einmal die Archetypen betrachten. Die Archetypen, sagten wir, sind nicht dasselbe wie die Bilder, die in Träumen und Visionen, in Märchen und Mythen auftauchen. Sie sind vielmehr Kräfte, die im kollektiven Unbewussten oder im Unus Mundus ihren Ort haben, aber in unserem Bewusstsein als Bilder oder Visionen manifest werden. Wenn nun die Archetypen genügend Kraft haben, so Jung, können sie in den Bereich der bewussten Psyche und zugleich in den Bereich der Materie einbrechen. Und so haben wir zwei grundverschieden erscheinende Ereignisse, die aber durch ihren gemeinsamen Ursprung zu einer Synchronizität verknüpft sind. Wir haben demnach im Phänomen der Synchronizität eine unmittelbare Demonstration der tiefen Verbundenheit von Geist und Materie. Für Jung lag im Unus Mundus und im kollektiven Unbewussten ein tiefes Wissen, das er mit der griechischen Göttin Sophia, Weisheit, assoziierte. Er nannte es gelegentlich auch abstraktes Wissen, weil es vom Ich-Bewusstsein und von äußerer Sinneswahrnehmung unabhängig ist. Ich glaube, es kommt dem sehr nahe, was ich fühlen Gewahrsein genannt habe. Etwas, was den im Archetypen liegenden Sinn erfühlt oder wodurch der Archetyp seinen Sinn erhält oder erkennt. Wenn sich also eine archetypische Energie in unserem Bewusstsein bekundet und tiefgreifend auf unser Leben auswirkt, geschieht das nicht zufällig und ohne Grund, sondern gemäß jener tieferen Weisheit, die jeden von uns in Richtung Individuation lenkt. Diese Weisheit, das abstrakte Wissen, ist auch das, was uns die Bedeutung einer bedeutsamen Koinzidenz erfüllen lässt. Als Hinweis auf diese Art des Erkennens verstand Jung Erfahrungen, die wir heute außerkörperliche Erfahrungen nennen. Dabei ist jemand, der beispielsweise nach einem Unfall im Koma liegt oder unter Narkose steht, trotzdem in der Lage, alles um ihn herum Vorgehende genau wahrzunehmen. Und das ist häufig mit dem Gefühl verbunden, dass man sich außerhalb seines Körpers befindet. Auch wenn Wissenschaftler dergleichen einfach vom Tisch wischen oder gar nicht erst zur Kenntnis nehmen, solche Dinge werden so häufig von absolut zurechnungsfähigen und nüchternen Menschen berichtet, dass ein völliges Ignorieren alles andere als vernünftig wirkt. Sophia hat noch einen anderen Aspekt, den ich hier kurz erwähnen möchte. Sie ist die Weisheit, das Energie-Fühlen-Gewahrsein der einen ganzen Welt. Und dazu gehört die Erde mit all ihrem Leben ebenso wie der Himmel mit seinen Gestirnen. Sophia ist die Weisheit der Weltseele, der Anima Mundi. Dieser Begriff der Weltseele gewinnt in letzter Zeit wieder an Bedeutung. Vor allem James Hillman und Robert Sardello weisen nachdrücklich darauf hin, dass wir es uns nicht mehr leisten können, Sophia nicht zuzuhören. Sie sagen, dass die während der letzten 100 Jahre vorherrschende Ausrichtung auf die Individualtherapie zwangsläufig eine Vernachlässigung der Weltseele mit sich brachte. Hillman hat einem seiner Bücher einen Titel gegeben, der genau das anspricht. Er lautet: Wir haben 100 Jahre Psychotherapie hinter uns. Und um die Welt ist es immer schlechter bestellt. Robert Sardello nimmt dieses Thema auf sehr anrührende Weise auf. In einem Abschnitt über Trauer sagt er: Die sich seuchenartig in unserer Gesellschaft ausbreitende tiefe Depression könne man nicht einfach als Krankheit abtun. Es ist vielmehr völlig natürlich, dass wir trauern. Und wir trauern über den Verlust unserer Welt. Er schreibt: Das Trauern ist während der letzten Jahre in vielen therapeutischen Ansätzen immer offener und direkter thematisiert worden. Ich glaube, Das Vorherrschen dieser Gemütsbewegung ist mehr als nur persönlich, mehr als ein psychisches Geschehen, das den Einzelnen betrifft. Das Trauern richtet sich auf die Welt. Und diejenigen, die sich auf diese tiefe Gemütsbewegung eingelassen haben, bringen etwas zum Ausdruck, das wir alle empfinden, aber nicht wahrhaben wollen. Ein aktives Seelenleben gegenüber der gegenwärtigen Welt zu entwickeln, ist notwendig, ja unumgänglich. Wir sehen die Traurigkeit überall, denn dieser Zustand sind wir. Unsere Erde, dieser Hort der Liebe, sieht ihrem Ende entgegen. Kein wissenschaftliches Gutachten kann uns darüber hinwegtäuschen. Keine noch so beharrliche Schönfärberei der Regierung, der Industrie, des Militärs übertüncht, was in der unmittelbaren Seelenerfahrung des Körpers zu fühlen ist. Solange das geleugnet wird, werden wir weiterhin nur persönliches psychisches Leiden in dem sehen, was in Wahrheit zugleich auch Weltleiden ist. Wie du weißt, Vanessa, sehe ich die neuen populären Psychotherapien, die Traurigkeit als Krankheit deuten, schon seit einiger Zeit sehr kritisch. Sie ist, wie auch Sardello schreibt, alles andere als eine Krankheit, nämlich eine völlig gesunde Reaktion auf die Zerrüttung unserer Kultur und Welt. Diese Zerrüttung beschleunigt sich von Tag zu Tag, und die Trauer um das, was uns verloren geht, ist vielleicht der erste Schritt zu einer neuen Art, in dieser Welt zu leben, nämlich die tote Weltgeschichte hinter uns zu lassen. Hier also schließt sich der Kreis. Im vorigen Brief sind wir von der Materie ausgegangen und haben sie tief genug erkundet, um schließlich sagen zu können, dass sie letztlich nicht vom Geist zu trennen ist. In diesem Brief sind wir von der individuellen Psyche ausgegangen und gelangen, wenn wir sie nur tief genug erforschen, unweigerlich abermals in diesen Bereich, in dem Psyche und Physis nicht voneinander zu trennen sind. Und wenn Geist und Materie, Subjekt und Objekt, Bewusstsein und Energie auf dieser tiefen Ebene eins sind, sollte man erwarten können, dass sich das auch unserer Erfahrung mitteilt. Dem ist auch so, wie wir hier gesehen haben. Bedeutsame Koinzidenzen und außerkörperliche Erfahrungen weisen deutlich darauf hin. Und wie wir im nächsten Brief sehen werden, liegen inzwischen sauber durchgeführte und bestens dokumentierte Laborexperimente vor, die ebenfalls darauf hindeuten, dass Gewahrsein, Fühlen, Energie über allen Raum und alle Zeit ausgebreitet ist.